Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Der Titel meiner heutigen Sendung kommt, wenn man so will, als bange Frage daher. Kreise, müssen sie sich schließen? Way back over yonder, all the years. where my pain is taking. I know what you want. I know oh, so too well. Yeah, yeah. She don't. If she don't, I know her oh, so too well. You. My so too well. She don't love me. I know what to do with it. Kreise, müssen Sie sich schließen? Zunächst gehört Jimi Hendrix mit dem Slow Blues und gerade verklungen John Lee Hooker covert Jimi Hendrix mit dem Titel Red House. Schon merkwürdig. Der unerreichte Ausnahmegitarrist Jimi Hendrix rückt immer nur dann noch einmal nachhaltig ins öffentliche Bewusstsein, wenn sich anhand seines Geburts- oder wahlweise auch Todestages ein Jubiläum errechnen lässt. Irgendeine runde Zahl. Und um hier an dieser Stelle einmal ganz exakt zu sein, gestern, am Dienstag, also 27. November, wäre Hendrix 70 Jahre alt geworden. Verstorben ist er bereits im September 1970 in London. Und längst leergefegt sind alle nur denkbaren Archive, in denen sich bis weit nach seinem Tod immer noch unentdecktes Material hat finden lassen. Ich wüsste auch niemanden, auf den ich heute zeigen könnte mit der Gewissheit, in seiner oder aber ihrer Musik würde die Musik Hendrix weiterleben. Wer bitteschön sollte das sein und wollte das sein? Niemand. Das unterscheidet Hendrix von all den sonstigen Alpha-Tieren populärer Musik, seien es die Beatles, Elvis, die Rolling Stones, wer auch immer. Der Neugier gehorchend, hörte ich mich heute noch durch einige wenige Alben, mit denen sich andere Musiker irgendwann in all den Jahrzehnten nach seinem Tod versuchsweise vor ihm Hendrix verbeugt hatten. Lenny Kravitz, Carlos Santana, Sting, einige mehr. Und um ehrlich zu sein, kaum ein Song berührt mich. Jimi Hendrix covern. Scheinbar ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. So bleibt es neben John Lee Hooker, eben gehört, in meinem Fall übrigens nicht zum ersten Mal, der nur sehr kurzzeitig existierenden britischen Band Beautiful People vorbehalten, sich hier und heute vor Hendrix zu verbeugen. Im November 1992 wäre er 50 Jahre alt geworden und exakt in jenem Zeitraum kamen die Beautiful People mit Neuinterpretationen um die Ecke, die ich bis heute schon recht ungewöhnlich finde. white-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. So let me live my life. It's all right, it's part of life. Irgendwer hat über den Auftritt von Jimi Hendrix auf dem Monterey Festival im Sommer 1967 gesagt, Hendrix hätte die Bühne als Unbekannter betreten und als Legende wieder verlassen. Tatsächlich war Hendrix bis zu diesem Auftritt nur einem kleinen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt. Nicht zuletzt der Song hier im Hintergrund trug entschieden dazu bei, dass sich das änderte. Wild Thing. Hendrix spielte den Song am Ende seiner Monterey-Show. Er versuchte, seine Gitarre mit einer brennbaren Flüssigkeit in Brand zu setzen, zerschlug sie darüber hinaus und warf die einzelnen Teile ins Publikum. Dann verschwand er von der Bühne. Was für ein Abgang. Eine wilde Geschichte. Wild Thing. Im Studio hat er den Song Zeit seines Lebens nie aufgenommen. Das scheint jetzt, wo die Archive leergefegt sind, festzustehen. Aber im Live-Programm tauchte der Titel häufiger auf. Wild Thing. Berühmt gemacht hatten den Song die Troggs, eine englische Beatband, die in den 60er Jahren nicht nur die einheimischen Hitparaden mit exakt diesem Titel stürmte. Das war übrigens ihr Glück. Nach anfänglichen Flops nämlich stand die Band zu diesem Zeitpunkt bereits am Abgrund. Heute ist sie Geschichte. Immerhin. Wild Thing. Der Song hat natürlich auch einen Autor, einen Komponisten. Und der wiederum hatte damals mit den Troggs im Grunde gar nichts zu tun. Ein Amerikaner, Chip Taylor ist sein Name. Die wenigsten werden ihn womöglich kennen. Geschichte ist nun mal bisweilen ungerecht. Dieser Chip Taylor war sein Song regelrecht unangenehm und er wollte sein Werk auch erst gar nicht so recht aus der Hand geben. Wegen des Textes, der freilich auch aus seiner Feder stammte, allerdings für damalige Verhältnisse, 60er Jahre, ungewöhnlich klar auf den Punkt kam. Etwa so: Du wildes Ding, du bist so scharf, ich will dich, nicht irgendwann, jetzt, Wild Thing. Übrigens lebt Taylor noch. Im letzten Jahr gastierte er auf dem Down on the Farm Festival in Norwegen, just zu der Zeit, als der Massenmörder Anders Breivik seine unsäglichen Taten beging und 77 Menschen ermordete. Das Festival wurde umgehend abgesagt. Stattdessen einigten sich die anwesenden Musiker auf ein kostenloses Konzert für die Familien und Freunde der Opfer. Taylor schrieb spontan ein Lied mit dem Titel »The Darkest Day«, »Der dunkelste Tag«. Er trug es vor mit dem Norweger Paul Flater, der wiederum ehemals Mitglied der Band Midnight Choir gewesen ist. Resultat: eine bis heute währende tiefe Freundschaft zwischen Taylor und Flater, gemeinsame Konzerte in den USA und nun ein Album von Paul Flater, welches ausschließlich mit Songs aus der langjährigen Karriere von Chip Taylor daherkommt. Ohne Wild Thing freilich. Kreise müssen sie sich schließen? Wie auch immer, ein wunderbares Werk. Strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, it was I who chose to start. And she said, I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Slowly turn away. The sun's light will be dimmed, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we sinned, well, it was what we wanted now. Of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angels, and slowly turn away. I won't beg you to stay. with me. Through the tears of the day, through the tears of the day, of the years, just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Touch my cheek before you leave. Aus dem soeben erschienenen Album des Norwegers Pál Flater mit dem Titel Wait by the Fire, Songs of Chip Taylor. Kreise müssen Sie sich schließen. 70 Jahre Jimi Hendrix. 50 Jahre Genosse Münchhausen. Ein Film, über den heute niemand mehr spricht. Schon damals, als der Film in die Kinos kam, schaute kaum jemand hin. Und der für den Film Verantwortliche, der Kabarettist Wolfgang Neuss, schien das bereits im Vorfeld zu ahnen. Zu sehr starrte damals nahezu ganz Deutschland auf einen sechsteilig angelegten Kriminalfilm nach dem Buch von Francis Durbridge, Titel Das Halstuch. Straßenfeger. Der Begriff verbindet sich bis heute mit eben jenem Film und der Frage, wer war der Mörder? Nun, es war Dieter Borsche. Zumindest spielte der Schauspieler Dieter Borsche den Mörder. Und das schien Wolfgang Neuss zu wissen, noch ehe die letzte Halstuchfolge über die Mattscheibe geflimmert war. Neuss machte sein Wissen mittels einer großen Zeitungsanzeige publik. Der Borsche war's. Unterschrieben war die Anzeige mit Genosse Münchhausen. Die Empörung über diesen Geheimnisverrat war groß. Und irgendwann stellte sich die Frage, wie nur konnte Neuss sich das Wissen um den Halstuchmörder vorab beschafft haben. Er selber war als Schauspieler ja gar nicht involviert. Die Spur führte zu einer Fußpflegerin. Und zwar zu der von Borsches Ehefrau. Es stellte sich nämlich heraus, dass jene Dame auch die Füße der Mutter von Wolfgang Neuss pflegte. Kreise, müssen Sie sich schließen? Neuss, der Mann mit der Trommel, hatte diese beschriebene Version immer in Abrede gestellt. Er habe geraten, hat er immerzu beteuert. Aber er mochte es schon, seinen Mitmenschen mal so richtig auf die Füße zu treten oder aber ihnen einfach nur auf die Nerven zu gehen. Mal versteckt, mal ganz offen. Nicht für euch, ihr, die ihr eure Riemen enger schnallt, wenn es um Höheres geht. Ihr bis zum Rand voller Gefühlsmatsch, ihr, die ihr nicht so hasst wie eure eigenen verschwerten Leiber, die euch noch in Fahnen wickelt, Hymnen singt, wenn euch der Strahlengürtel schnürt. Und nicht für euch, ihr Highlife-Spießer mit der Architektenideologie, ihr frankophilen Käselutscher, ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen parfümierten Pöter, ihr, die euch nicht schämt, den Biermann aufzulegen, weil er so herrlich revolutionär ist. Nein, nicht für euch. Ich singe nicht für euch, ihr vollgestopften Allesfresser mit der Tischfeuerzeugkultur. Ihr, die ihr eure Frauen so wie Steaks behandelt und vor Rührung schluchzt, wenn eure fetten Köter sterben, ihr grinst, wenn ihr an damals denkt, wie über einen Herrenwitz. Und nicht für euch, die ihr nur lebt, weil ihr zu viel und anderswo zu wenig Brot herumliegt, Tempelstufenhocker. Ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen ungewaschenen Bäuche, die ihr mit jedem blöden haschisch lächeln eure gesetzlosen Gesetze vor euch hinlallt. Nein, für euch nicht. Ich sing für euch, die ihr die feige Weisheit eurer Heldenväter vom sogenannten Lauf der Welt in alle Winde schlagt und einfach ausprobiert. Was richtig läuft, die den Lack, mit dem die Architekten überpinseln, runterbrennt von allem rissigen Gebälk. Für euch, die ihr die fetten Köter in die Sümpfe jagt, nicht schlafen könnt, wenn ihr an damals denkt und alle Allesfresser schnarchen hört. Und nicht auf Tempelstufen hocken wollt, solange der Schlagstock noch die weiße Freiheit regelt, Napalm noch die Speise für die Armen ist. Ich sing für euch. Hüsch, Degenhardt, Neuss, Süverkrupp. Für wen wir singen. Und darin diese Zeile. Ihr, die ihr eure Frauen wie Steaks behandelt. Soll es ja geben, solche Leute. Übrigens, apropos Steak. Eigentlich hatte diese Sendung heute ja eine Kochsendung werden sollen. Eine jener Sendungen, also wie sie immer noch zu Dutzenden auf allen nur denkbaren Fernsehkanälen rauf und runter gebrutzelt werden. Denn wenn ich auch selber als Koch im Grunde zu nicht mehr tauge als, sagen wir, zum Spiegelei, so kann ich doch derzeit auf eine Reihe von Kochbüchern verweisen, die, versehen übrigens mit handfestem Musikkontext, auf dem Markt sind. Dazu vor Weihnachten auch noch Näheres. Angedachter Arbeitstitel: Kochen mit Klaus. Und es gibt ja auch noch dieses weit über seine eigentliche Zeit hinausweisende Album der ehemaligen Kölner Avantgarde-Band Can mit dem Titel Ege Bamyasi, dessen Cover tatsächlich den falschen Eindruck erwecken könnte, es handele sich bei diesem Album um eine Art von, nun, sagen wir ruhig, Kochalbum. Zu sehen nämlich ist eine Dose, Can eben, mit einem meines Wissens ursprünglich wohl aus Afrika stammenden Fruchtgemüse, Okra, türkisch Ege Bamyasi. Und wie zur Erklärung taucht unter diesem eigentlichen Albumtitel Ege Bamyasi auch der uns womöglich verständlichere Begriff auf, Okraschoten. Das fragliche Can-Album erschien 1972. Vor 40 Jahren also. Insbesondere zwei der insgesamt 7 Titel darauf sind auch und gerade als Filmmusik berühmt geworden. Der Titel Spoon geriet zum Soundtrack des Durbridge-Krimis Das Messer aus dem Jahr 1971. Der Täter hier übrigens war nicht Dieter Borsche. Und Vitamin C, ein weiterer Titel des Albums, geriet zur Filmmusik der Tatortfolge Tote Tauben in der Beethovenstraße aus dem Jahr 1973. You lose it. Eben gehört Can Musik aus Ege Bamyasi. Und, wenn man so will, mit etwas Fantasie durchaus wesensverwandt, hier Hot Chips Alexis Taylor mit Musik aus einer neuen Solo-EP, Titel Najim from the Halfway Line. Najim, für ungeübte Ohren mag das ein wenig so klingen wie Ege Bamyasi. Najim aber ist ein Fußballspieler marokkanischer Abstammung. Mitte der 90er hat er die Kugel fast von der Mittellinie aus im gegnerischen Tor versenkt. Und das im Endspiel. Europapokal der Pokalsieger. Tor für Saragossa, also Najims damaligem Club. Und fortan auch eine Art geflügeltes Wort. Najim from the halfway line, Najim von der Mittellinie. Kreise müssen sie sich schließen? Nun, um Ken herum tun sie das schon. Und das in buchstäblich einmaliger Form, wenn nämlich am kommenden Samstag im Rahmen des dreitägigen Kölner Weekend Festivals der Kopf der ehemaligen US-Band Pavement, Steven Malkmus, zusammen mit Musikern der deutschen Band von Spar das Can-Album Ege Bamyasi komplett aufführen wird. Can, das ist die Abkehr von traditionellem Songwriting, Verse, Chorus, Verse, Chorus. Das Spiel mit repetitiven Mustern, Kraut, Avantgarde, Jazz, improvisierter Jam, Psychedelic Rock. Das Spiel nicht zuletzt mit dem Studio und seinen Möglichkeiten. Eine Band, über die schon immer fast alle irgendwann irgendwie sprachen, deren Musik aber weitgehend tabu schien für wie auch immer geartete Neuinterpretationen. Klar, einige Ausnahmen gibt es, wenig bekannt ist vielleicht diese hier von der ehemaligen Desert Rock Band Thin White Rope. Hier ist deren Version von You Do Right. We'll be right back. Thank you. Kreise, müssen sie sich schließen? Etwa zwischen ehemaliger deutscher und britischer Avantgarde, Can und hier Soft Machine? Sollte da ein Glied fehlen in der Kette, dann nennen wir es für den Moment doch einfach Dark Horses. Die Band aus Brighton, dazwischen gespielt, in England, erinnert mich auf ihrem Debütalbum Black Music phasenweise an die eine, ebenso wie die andere Größe. Für alle Beteiligten gilt, du hörst heute ihre Musik und wunderst dich, dass sie bisweilen teilweise Jahrzehnte zurückliegt. Der Portishead-Kopf Jeff Barrow hat es genau so einmal gesagt, als er sich über Can äußerte, deren Musik er eigenen Angaben zufolge wohl erst in den 90er Jahren erstmals hörte. Sein inzwischen ins Leben gerufenes Projekt Beak, das er mit Freunden bestreitet, nimmt sich immer mal wieder aus wie ein Echo auf alte Can-Alben wie Monster Movie, Tago Mago, Ege Bamiyazi. Erreicht aber nie deren Klasse. Klagen auf hohem Niveau nennt man so etwas wohl. 9 von 10 Fingern meiner Hände würde ich allenfalls geben. Niemals 10. Und wir alle wissen, 10 sind besser als 9. Und damit schließt sich der Kreis. Tut er das wirklich? Ich meine, was Jimi Hendrix mit seiner Gitarre auch immer anstellte, er tat es mit 10 Fingern. Und eben nicht mit 9. So wie Nils Frahm, der womöglich als erster Mensch überhaupt ein neues Album mit 9 Fingern eingespielt hat. Und das als Pianist. Der arme Kerl ist aus seinem Hochbett gestürzt und hat sich einen Daumen gebrochen. Hässliche Geschichte. Krankenhaus, 4 Schrauben im Daumen, Gips. Dazu strengstes Spielverbot von Seiten des behandelnden Arztes. Woran Frahm freilich sich nicht hält. Klimpert nachts herum, neugierig, was wohl herauskommt, wenn man es mit nur 9 Fingern tut. Und lässt eine Aufnahmemaschine mitlaufen. Heraus kommt Screws, sein Hochbett-Unfall-Daumen-Album, das er all seinen Fans übrigens nun als freien Download zur Verfügung stellt. Ein Geschenk. Ein, wenn man so will, Gegengeschenk. Im September nämlich ist Frahm 30 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu und zu diesem zauberhaften kleinen Werk, das ich gleich noch spielen werde. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Thank you.